Seid waren wir gute Freunde, wir hatten sehr viel Spaß. Wir waren stets zusammen und lernten so manches klar. Sowohl in Freude als auch Trauer, du warst immer für mich da. Ich denk oft an diese Zeit zurück, denn sie war so wunderbar. Dann missbrauchtest du mein Vertrauen, das war ein schwerer Schlag. Doch du lachtest bloß, wie bereutest du deine Tat? Was ist aus unserer Freundschaft geworden? Denk an die alte Zeit mit allem Spaß. Und das sagt dieses heute, aus starker Freundschaft wohl ist dies das. Für mich bist du der letzte Dreck. Pass bloß auf, sonst kannst du wieder tragen. Ich kann dein Gesicht nicht länger ertragen. Geh mir aus den Augen, schreck ich mich. Für mich bist du der letzte Dreck. Vergessen, ich kann dich nicht verstehen. Du einst, der du vor mir niederknien und um Gnade flehen. Du bist der größte Abschaum, du dreckiges Verräterschwein. Doch merk dir eins, du dumme Sau, zu falschen Freunden sag ich nein. Der letzte Dreck.